schmeckt nach Sommer, der Himmel ist blau, wie hingemalt. Und ich krieg dich nicht aus dem Kopf, seit gestern Nacht. Du warst so ganz anders und ich spür genau, zum ersten Mal hat irgendwas in meinem Herz Klick gemacht. Und klar.